Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur achten Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Meine heutigen Gäste sind Susanne Höhne und Gregor Seeberg. Da wir diesmal luxuriöserweise über zwei Kommentarteile verfügen, einen in der Mitte und einen weiteren am Ende des Zuges, sehe ich mich abermals in der glücklichen Lage, mir eine ausufernde Eingangsmoderation sparen zu können. Kosmischer Aufruhr. Aber nicht bloß die Menschen, auch Himmel und Erde waren in Aufruhr. Unheildrohende Kometen erschienen, in England wüteten furchtbare Stürme, wie sie nie vorher und nie nachher erlebt worden sind. Riesige Heuschreckenschwärme suchten die Felder heim, Erdbeben verheerten das Land. Villach wurde mit 30 umliegenden Ortschaften verschüttet, der Boden verweigerte seine Gaben. Misswachs und Dürre verdarben alle Talben die Ernte. Es handelte sich bei diesen Erscheinungen weder um zufällige Naturspiele noch um abergläubische Auslegungen der Zeitgenossen. Wenn es wahr ist, dass damals ein großer Ruck, eine geheimnisvolle Erschütterung, ein tiefer Konzeptschauer durch die Menschheit ging, so muss auch die Erde irgendetwas Ähnliches durchgemacht haben. Und nicht bloß die Erde, sondern auch die Nachbarplaneten, ja das ganze Sonnensystem. Die Zeichen und Wunder, die die beschränkte Leichtgläubigkeit jener Zeit erblickte, waren wirkliche Zeichen, deutliche Äußerungen eines wunderbaren Zusammenhanges des gesamten kosmischen Geschehens. Weltuntergang. Der Mensch aber, durch so viel Schlimmes und Widerspruchsvolles an Gegenwart und Zukunft irre geworden, taumelte erschreckt umher und spähte nach etwas Festem. Die Ernsten zogen sich gänzlich auf ihren Gott oder ihre Kirche zurück, fasteten, beteten und taten Buße. Die Leichtfertigen stürzten sich in ein zügelloses Welttreiben, öffneten der Gier und dem Laster alle Ventile und machten sich aus dem Leben eine möglichst fette Henkersmahlzeit. Viele erwarteten das jüngste Gericht. In alledem, in den pessimistischen und asketischen Strömungen ebenso gut wie in der ungesund aufgedunsenen Lebensfreude, die bloß eine Art Tuberkulosensinnlichkeit und Deluge-Genusssucht war, zittert eine allgemeine Weltuntergangsstimmung, die ausgesprochen oder unausgesprochen, bewusst oder unbewusst, das ganze Zeitalter durchdringt und beherrscht. Und der Instinkt der Menschen hatte vollkommen recht. Die Welt ging auch wirklich unter. Die bisherige Welt, jene seltsam enge und lichte, reine und verworrene, beschwingte und gebundene Welt des Mittelalters, versank unter Jammer und Donner in die finsteren Tiefen der Zeit und der Ewigkeit, von denen sie nie wieder zurückkehren wird. Entthronung der Universalien. Das Fundament, auf dem die Weltanschauung des Mittelalters ruhte, war der Grundsatz: Das Reale sind die Universalien. Wirklich ist nicht das Individuum, sondern der Stand, dem es angehört. Wirklich ist nicht der einzelne Priester, sondern die katholische Kirche, deren Gnadengaben er spendet. Wer er ist, bleibt ganz gleichgültig. Er kann ein Prasser, ein Lügner, ein Wüstling sein. Das beeinträchtigt nicht die Heiligkeit seines Amtes, denn er ist ja nicht wirklich. Wirklich ist nicht der Reiter, der im Turnier sticht, um Minne wirbt, im gelobten Land streitet, sondern das große Ideal der ritterlichen Gesellschaft, das ihn umfängt und emporträgt. Wirklich ist nicht der Künstler, der in Stein und Glas dichtet, sondern der hochragende Dom, der in Gemeinschaft mit vielen geschaffen hat. Er selbst bleibt anonym. Wirklich sind auch nicht die Gedanken, die der menschliche Geist in einsamen Ringen ersinnt, sondern die ewigen Wahrheiten des Glaubens, die er nur zu ordnen, zu begründen und zu erläutern hat. Alle diese Vorstellungen beginnen sich aber am Ende des Mittelalters zu lockern und zu verflüssigen, um sich schließlich in ihr völliges Gegenteil umzukehren. Der große Johannes Danz, wegen seiner Abstammung Scotus, wegen der Feinheit und Schärfe seiner Distinktionen, Doctor Subtilis genannt, Schulhaupt der Scotisten, im Jahr 1308, erst 34-jährig gestorben, ist noch gemäßigter Realist. Er meint, alle Wissenschaft müsste sich auflösen, wenn das Allgemeine, das doch das Ziel aller wissenschaftlichen Erkenntnis sei, in bloßen Vernunftbegriffen bestünde. Aber er erklärt zugleich, dass die Realität sich sowohl gegen die Allgemeinheit wie gegen die Individualität indifferent verhalte und daher beides in sich verkörpern könne. Und ein andermal sagt er geradezu, die Individualität sei nicht eine mangelhaftere, sondern eine vollkommenere Wirklichkeit. Sie sei Ultima Realitas. Und der Franziskaner Pierre Auriol, dessen etwas später verfasste Schriften obskur geblieben sind, ist bereits Konzeptionalist. Das heißt, er erklärt die Universalien für bloße Begriffe, Konzeptos, die von den einzelnen Dingen abgezogen seien und in der Natur nicht vorkämen. An Sokrates sei nur die Sokratitas wirklich, nicht die Humanitas. Noch viel weiter aber ging der eigentliche Begründer des Nominalismus und berühmteste Schüler des Schotten, Wilhelm von Ockham, der Doctor Singularis, Venerabilis Inceptor und Doctor Invincibilis, gestorben im Jahr der Schwarzen Pest. Zunächst erklärt er ebenfalls, das Allgemeine sei ein bloßer Conceptus Mentis, Significans Univoce Plura Singulari, es existiere nicht in den Dingen, sondern nur im denkenden Geiste. Daraus, dass wir mit Hilfe allgemeiner Begriffe erkennen, folge nicht, dass das Allgemeine Realität habe. Von da schreitet er aber zu einem vollkommenen Phänomenalismus fort. Hatte Danz in den Vorstellungen noch wirkliche Abbilder der Dinge erblickt, so sieht Ockham in ihnen nur noch Zeichen, Signa, die in uns durch die Dinge hervorrufen und von uns auf die Dinge bezogen werden. Ihnen aber deshalb keineswegs ähnlich zu sein brauchen, wie ja auch der Rauch ein Zeichen des Feuers und der Seufzer ein Zeichen des Schmerzes sei, ohne dass der Rauch mit dem Feuer, der Seufzer mit dem Schmerz irgendeine Ähnlichkeit habe. Und im weiteren Verlauf der Deduktionen gelangt er zu einem eigenartigen Indeterminismus. Gott ist an keinerlei Gesetze gebunden, nichts geschieht mit Notwendigkeit. Sonst wäre die Tatsache des Zufalls und des Bösen in der Welt unerklärlich. Gott musste nicht gerade diese Welt schaffen, er hätte auch eine ganz andere schaffen können, auch gar keine. Es gibt auch keine allgemeingültigen ethischen Normen. Gott hätte auch Taten der Lieblosigkeit und des Eigennutzes für verdienstlich erklären können. Der Dekalog ist kein absolutes Sittengesetz, er hat nur bedingte Gültigkeit. Er verbietet den Mord, den Diebstahl, die Polygamie. Aber Abraham wollte seinen Sohn opfern, die Israeliten nahmen die goldenen Gefäße der Ägypter mit, die Patriarchen betrieben viel Weiberei und Gott hat es gebilligt. Diese Darlegungen, die zum Teil von Ockham, zum Teil schon von Danz, Scotus herrühren, wollen offenbar besagen, Gott steht jenseits von Gut und Böse. Den Gipfel der Ockhamschen Philosophie bildet aber das Bekenntnis zum Irrationalismus und Agnostizismus. Alle Erkenntnis, die über die unmittelbare Augenblickserfahrung hinausgeht, ist Sache des Glaubens. Gott ist unerkennbar, sein Dasein folgt nicht aus seinem Begriff. Die Existenz seiner ersten Ursache ist unerweisbar. Es könnte auch eine unendliche Reihe von Ursachen geben. Mehrere Welten mit verschiedenen Schöpfern sind denkbar. Trinität, Inkarnation und Sterblichkeit der Seele können niemals den Gegenstand logischer Demonstration bilden. Christus im Esel. Man würde aber sehr irren, wenn man nach alledem in Occam einen Freigeist, etwa einen Vorläufer Voltaires oder Nietzsches, erblicken wollte. Occam war zwar ein energischer Anhänger der damaligen Modernisten, die gegen die Alleinherrschaft des Papstes und für die Unabhängigkeit des Kaisers und der Bischöfe kämpften. Aber er war gleichwohl streng gläubig. Seine skeptischen und kritischen Grübeleien sind gerade der stärkste Ausdruck seiner Religiosität. Der Gedanke der unbegrenzten göttlichen Willkür hat für ihn nichts Aufreizendes, sondern etwas Beruhigendes. Seine Gottesunterwürfigkeit kann sich nur in der Vorstellung einer durch nichts, auch nicht Kausalität und Moral eingeschränkten Allmacht, Genüge tun. Dadurch, dass er die Unbeweisbarkeit der christlichen Mysterien betont, entzieht er sie ein für allemal jeden Angriff und Zweifel, und durch die Einsicht in die Unverständlichkeit, ja Widersinnlichkeit der Kirchenlehren wird der Glaube für ihn erst zu einem Verdienst. Das Prinzip des Credo quia absurdum hat durch ihn noch einmal in gewaltiger Stärke und feinster Vergeistigung seine höchste und letzte Zusammenraffung erfahren. Der Nachdruck liegt bei ihm noch vollkommen auf dem Credo, dass Glauben und Wissen zweierlei sind, gerade das rettet den Glauben. Wie aber, wenn die Menschen es sich eines Tages einfallen ließen, den Akzent auf das Absurdum zu legen und zu folgern, dass Glauben und Wissen zweierlei sind. Das vernichtet den Glauben und rettet das Wissen. Ein flacher, aber höchst gefährlicher Gedanke, auf den Occam aber noch nicht gekommen ist. Vielmehr ist er unermüdlich bemüht, alle möglichen Widersinnigkeiten herbeizuschleppen, um sie mit dem Glauben in Verbindung zu bringen. So spricht er einmal einen Satz aus, der uns wie eine furchtbare Blasphemie anmutet, zu seiner Zeit aber nicht den geringsten Anstoß erregt hat. Wenn es Gott gefallen hätte, so hätte er sich gerade so gut in einem Esel verkörpern können wie in einem Menschen. An diesem Beispiel, dem man viele ähnliche an die Seite setzen könnte, sieht man deutlich, wie das Prinzip der Wiedervernünftigkeit bei Occam über sein Ziel hinausschießt, sich überschlägt und schließlich gegen sich selbst wendet und wie es gänzlich wesensverschieden ist von der naiven Wundergläubigkeit des Mittelalters. Ganz ohne Occams Wissen und Willen wechselt es sozusagen die Pointe und erscheint plötzlich mit umgekehrten Vorzeichen. Er überspannt die Sache, sodass sie reißen muss. Er spitzt sie übermäßig zu, sodass sie abbrechen muss. Völlig bewusst aber war ihm sein Nominalismus. Die 500-jährige Arbeit der Scholastik mündet in einen Satz, der die ganze Scholastik aufhebt. Die Universalien sind nicht wirklich, sie sind weder ante rem noch in re, sondern post rem. Ja, noch mehr, sie sind pro re. Bloße stellvertretende Zeichen und vage Symbole der Dinge. Vocalia termini flatus vocis. Nichts als künstliche Hilfsmittel zur bequemeren Zusammenfassung. Im Grunde ein leerer Wortschwall. Universalia sunt nomina. Der Sieg des Nominalismus ist die wichtigste Tatsache der neueren Geschichte, viel bedeutsamer als die Reformation, das Schießpulver und der Buchdruck. Er kehrt das Weltbild des Mittelalters vollständig um und stellt die bisherige Weltordnung auf den Kopf. Alles Übrige war nur Wirkung und Folge dieses neuen Aspekts. Die zwei Gesichter des Nominalismus. Der Nominalismus hat ein Doppelantlitz, je nachdem man das Schwergewicht in sein negatives oder sein positives Ergebnis verlegt. Die negative Seite leugnet die Realität der Universalien, der Kollektivvorstellungen, der übergeordneten Ideen. aller jener großen Lebensmächte, die das bisherige Dasein erfüllt und getragen hatten, und ist daher identisch mit Skepsis und Nihilismus. Die positive Seite bejaht die Realität der Singularien, der Einzelvorstellungen, der körperlichen Augenblicksempfindungen, aller jener Orientierungskräfte, die das Sinnendasein und die Praxis der Tageswirklichkeit beherrschen, und ist daher identisch mit Sensualismus und Materialismus. Wie diese beiden neuen Dominanten sich im Leben der Zeit auswirkten, das werden wir jetzt etwas näher zu betrachten haben. Dämmerzustand. Es war, als ob die Menschen plötzlich ihr statisches Organ verloren hätten. Es ist dies im Grunde der Charakter aller Werde- und Übergangszeiten. Das Alte gilt nicht mehr, das Neue noch nicht. Es ist eine Stimmung wie während einer Nordnacht. Das gestrige Licht schwimmt noch trübe am fernen Horizont, das morgige Licht tagt eben erst schwach herauf. Es ist ein vollkommener Dämmerzustand der Seele, alles liegt im Zwielicht, alles hat einen doppelten Sinn, man vermag die Züge der Welt nicht mehr zu entziffern. Wir könnten auch sagen, es sei wie bei Abendeinbruch. Zum Lesen bei der Sonne schon zu dunkel, zum Lesen bei der Lampe noch zu hell. Und wir werden später sehen, dass dieses Bild auf den Beginn der Neuzeit angewendet sogar einen ganz besonderen Nebensinn hat. Bei dem natürlichen Licht Gottes im Buche der Welt zu lesen, hatten die Menschen schon verlernt. Und bei dem künstlichen Licht der Vernunft, dass sie sich bald selbst anzünden sollten, vermochten sie es noch nicht. Folie circulaire. Die Folge einer solchen vollkommenen Desorientierung ist zunächst ein tiefer Pessimismus. Weil man an den Mächten der Vergangenheit verzweifeln muss, verzweifelt man an allen Mächten. Weil die bisherigen Sicherungen versagen, glaubt man, es gäbe überhaupt keine mehr. Die zweite Folge ist ein gewisser geistiger Atomismus. Die Vorstellungsmassen haben keinen Gravitationsmittelpunkt, keinen Kristallisationskern, um den sie sich anordnen könnten. Sie werden zentrifugal und lösen sich auf. Und da es an einer übergeordneten Zentralidee fehlt, so ist auch das Willensleben ohne Direktive, was sich aber sowohl in Abulie wie in Hyperbulie, in Hemmungsneurosen wie in Entladungsneurosen äußern kann. Die Menschheit verfällt abwechselnd in äußerste Depression und Lethargie, in stumpfe Melancholie und Reglosigkeit oder in die maniakalischen Zustände eines pathologischen Bewegungsdrangs. Es ist jenes Krankheitsbild, das die Psychiatrie als Folie circulaire beschreibt. Und schließlich kann es nicht ausbleiben, dass der Mangel an Fixierungspunkten sich auch in der Form der Perversität äußert. Auf allen Gebieten, in Linien, Farben, Trachten, Sitten, Denkweisen, Kunstformen, Rechtsnormen wird das Bizarre, Gesuchte, Verborgene, Verzerrte, das Disharmonische, Stechende, Überpfefferte, Abstruse bevorzugt. Man gelangt zu einer Logik des Widersinnigen, einer Physik des Widernatürlichen, einer Ethik des Unsittlichen und einer Ästhetik des Hässlichen. Es ist wie bei einem Erdbeben, die Maßstäbe und Richtschnüre der gesamten normalen Lebenspraxis versagen, die tellurischen, die juristischen und die moralischen. Anarchie von oben. Alles wankte. Die beiden Koordinatenachsen, nach denen das gesamte mittelalterliche Leben orientiert war, Kaisertum und Papsttum, beginnen sich zu verwischen, werden bisweilen fast unsichtbar. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts sah das Reich die seltsame Farce einer gemeinsamen Doppelregierung Ludwigs von Bayern und Friedrichs von Österreich, und von da an kam es nicht mehr zur Ruhe, bis das Jahr 1410 drei deutsche Könige brachte: Sigismund, Wenzel und Jost von Mähren. Und fast genau um dieselbe Zeit, im Jahr 1409, erlebte die Welt das Unerhörte, dass drei Päpste aufstanden, ein römischer, ein französischer und ein vom Konzil gewählter. Dies hieß für die damaligen Menschen ungefähr so viel, wie wenn man ihnen plötzlich eröffnet hätte, es habe drei Erlöser gegeben oder jeder Mensch besitze drei Väter. Und da sowohl Kaiser wie Päpste sich gegenseitig für Usurpatoren, Gottlose und Betrüger erklärten, so lag es nahe, sie auch wirklich dafür zu halten. Alle drei, ja noch mehr. In ihrem ganzen Amt keine gottgewollte, sondern eine erschlichene Würde, nicht mehr den Gipfel geistlicher und weltlicher Hoheit, sondern einen erlogenen Scheinwert zu erblicken und den Schluss des Nathan zu machen: Eure Ringe sind alle drei nicht echt. Der echte Ring vermutlich ging verloren. Schon die bloße Möglichkeit der Tatsache eines Schismas musste die Idee des Papsttums entwurzeln und aushöhlen. Susanne, wie du mir zugesagt hast, dass du als mein Gast in dieser Sendereihe mitlesen möchtest, hast du gemeint, ja, es sei dir ganz speziell eine Stelle im Gedächtnis geblieben. Und es ist sich tatsächlich ausgegangen, dass du die jetzt zu lesen bekommen hast. Was hat dich an dieser Stelle so fasziniert, dass sie dir über Jahre hinweg im Kopf geblieben ist? Mir ist das allgemein im Kopf geblieben. Der Zusammenbruch der Welt ist mir im Kopf geblieben. Und das hat mir, als ich damals Geschichte studiert habe, wahnsinnig gut gefallen. Als Gedanke, und ich konnte so viel damit anfangen, weil es für mich praktisch. Ich habe mir das vorstellen können und habe irgendwie dadurch das Gefühl gehabt, ich kann den Übergang von Neuzeit und Mittelalter plötzlich begreifen. Also indem der Friedel mir erzählt, wie es den Menschen gegangen ist und was passiert ist in der Kunst und dieser allgemeine Zustand der Auflösung, über den hat eigentlich nur der Friedel gesprochen. Kann ich mich nicht erinnern, dass mir das damals irgendein Professor nur im Ansatz so vermittelt hätte. Also ich hatte nur ein dumpfes Gefühl zur Stelle, nicht dass es eine konkrete Erinnerung gewesen wäre, etwas anderes als ein Bild. Aber ein Bild, das mich geprägt hat. Ein Nominalismus? ein Zeichen. Ja, es ist, was ich beobachte jetzt so im Laufe dieser Sendereihe, wo ich sehr viele Menschen auch teilweise kennenlerne, neue oder auch mir schon bekannte Personen halt zu Friedel befrage, und ich stelle schon fest, dass viele sagen, ja, der hat mein Welt- und Geschichtsbild vor allem irgendwie grundlegend beeinflusst, vielleicht nicht in den Details, aber in der Grundhaltung. Ja, das kann ich irgendwie nur hundertprozentig auch von mir selbst sagen. Und zwar sehr deutlich beeinflusst. Eben gerade durch diese Stelle, die ich gelesen habe und wo ich die Antwort schon vorher gegeben habe, warum sie mir gefällt, hat mich der Friedel beeinflusst. Vielleicht auch, ja, weil er vom Menschen ausgegangen ist, von etwas, was mich selbst immer interessiert hat, anstatt also eben mir Fakten, also ich habe mal Geschichte studiert, also mich mit Fakten zu belästigen und dann zu behaupten, diese Fakten haben noch dazu, damals hat man das behauptet, heutzutage hoffentlich nicht mehr, dass diese Fakten eine objektive Realität haben, hat der Friedel mir die Möglichkeit gegeben, mir eine Vorstellung von etwas wie Mittelalter, Neuzeit und dem Übergang zu machen. Und außerdem passt das ja sogar noch nicht nur zum Übergang Mittelalter, Neuzeit, sondern es passt, wenn man sich neue Entwicklungen, philosophische Veränderungen ansieht, dann haben die auch eine ganz große, einen ganz großen Einfluss auf das, was die Menschen denken und wie sie sich fühlen. Ich meine, man könnte das genauso auf unsere ganz momentane Gegenwart anwenden, diese Untersuchung, die der Friedel da gemacht hat. Es lohnt sich, denke ich mir. Friedel ist als Person auch noch unglaublich faszinierend. Es ist faszinierend für mich auch, dass jemand so dieses, er hat Philosophie studiert und ging dann zum Theater und hat das dann auch irgendwie, das war so, ich weiß jetzt den Satz nicht, aber das war für ihn auch die logische Konsequenz, Philosophie zu studieren und zum Theater zu gehen. Und diese Universalität dieser Existenz, also diese einfach auch irgendwie ein Schauspieler, Kabarettist, das intime Theater auf der Praterstraße, was eine avantgardistische Bühne war, wo sie Strindberg und Wedekind aufgeführt haben, dann auch Dramaturg von Max Reinhardt und dieses umfangreiche, heute noch gültige kulturhistorische Standardwerk, also ein Universalgenie. Und das auch die Person von Friedel ist faszinierend. Aber das intime Theater war eine avantgardistische Bühne, oder? Also jetzt beschäftige ich mich ein bisschen damit, also mit dieser Szene in der Praterstraße. Also gibt es auch irgendwie dieses sehr gute Buch über das jüdische Theater von der Brigitte Dallinger zum Beispiel. Und also das war eine sehr starke Kultur, und da gab es eben das intime Theater, eine Theatergruppe, die auch auf der Praterstraße 32 beheimatet war, unter anderem, und die hat avantgardistisches Theater gemacht. Also im selben Gebäude waren dann auch kommerzielle Sachen. Also die einzelnen Gruppen haben sich immer an den verschiedenen Theatern immer nur recht kurz gehalten und sind dann umgezogen oder pleite gegangen oder was weiß ich. Aber das intime Theater, diese spezielle Gruppe hat es irgendwie mit avantgardistischer Literatur oder damals avantgardistischer Literatur versucht. Typisch und gleichzeitig herausragend für diese Wiener jüdische Fin de Siècle Kultur. Oder wo man besser dazu sagen muss, wo in der Wien seinen jüdischen Mitbürgern so unglaublich viel verdankt hat, dass man damals gesagt hat, dass in Wien die höchste Konzentration an Genies gewohnt hat, vor dem Zweiten Weltkrieg. Auflockerung der Stände. Wir haben also hier den Fall, dass die Auflösung zuerst das Haupt ergriff, dass die Anarchie bei der obersten Spitze der Gesellschaft ihren Anfang machte. Aber alsbald begann sie alle Schichten zu ergreifen. Eine allgemeine Déroute ist die soziale Signatur des Zeitalters. Die Vasallen leisten nur noch Heeresfolge, wenn es ihnen beliebt oder persönlichen Nutzen verspricht. Das Verhältnis der vielbesungenen mittelalterlichen Lehenstreue verwandelt sich in ein kühl geschäftsmäßiges, das nicht mehr durch Pietät, sondern durch Opportunität bestimmt wird. Die Hörigen verlassen ihre Scholle, mit der sie bisher ein fast pflanzlich verbundenes Dasein geführt hatten. In den Städten sinkt das Patriziat, bisher durch Geburt und Tradition herrschberechtigt, aber in der Gewohnheit des Besitzes allmählich erschlafft und verrottet, als trüber Bodensatz nach unten, und neue, frische Kräfte, unbeschwert durch Vorurteile und Vergangenheit, steigen aus den Niederungen nach oben. Und schon melden sich ihnen nachdrängend die völlig Deklassierten und Enterbten, die Mühseligen und Beladenen mit allerlei kommunistischen Programmen, die damals noch eine christliche Färbung hatten. Und die Stände gelten überhaupt als nichts Heiliges mehr. Sie befehden sich gegenseitig mit giftigem Spott und maßloser Verachtung, wovon die Dichtung der Zeit ein scharfes Spiegelbild bietet. Der Bauer wird in den städtischen Fastnachtspielen so gut wie in den letzten dünnen Nachklängen der ritterlichen Epik als roher Schwachkopf, als eine Art dummer August verhöhnt. Aber er bleibt die Antwort nicht schuldig und zeigt in den Erzählungen vom Till-Eulenspiegel kostbaren Gemeinheiten voll Saft und Niedertracht, wie der Bauer sich nur dumm stellt, um den Städter aufs Empfindlichste zu blamieren und zu prellen. Die Verkommenheit des Adels wiederum ist ein stehendes Thema der ganzen zeitgenössischen Dichtung. Und die Sittenlosigkeit des Klerus hat im Reinecke Fuchs eine vernichtende satirische Behandlung erfahren. Aber so hochmütig und lieblos auch jeder gegen den fremden Stand loszieht, es will doch keiner in seinem eigenen bleiben. Denn das mittelalterliche Prinzip, dass der Stand dem Menschen angeboren ist wie seine Haut, hat längst nicht mehr Geltung. Der Bauer will ein fein gekleideter Städter werden, der Städter ein eisenbeschienter Ritter, Bauern fordern sich zu lächerlichen Zweikämpfen heraus, Handwerkerinnungen sagen einander Fehde an, der Ritter wieder blickt voll Neid auf den Bürger und seinen berglichen Wohlstand. Das Schicksal der Torheit, die ihren natürlichen Platz verachtet und unzufrieden nach dem Los der anderen schielt, hat im Meyer Helmbrecht eine erschütternd lebensvolle Darstellung gefunden. Es ist die Geschichte eines reichen Bauernsohns, der um jeden Preis Ritter werden will und dabei elend zugrunde geht. Und in demselben Roman sehen wir auch, wie die Familie kein heiliges Band mehr ist. Sohn und Tochter sprechen von ihren Eltern in Ausdrücken, die selbst heute Befremden erregen würden. Alle diese Auflockerungen und Unterwühlungen vollzogen sich jedoch nirgends in langsamer, friedlicher Entwicklung, sondern die Zeit ist ein riesiges Schlachtfeld voll unaufhörlicher, innerer und äußerer, offener und unterirdischer Fäden. Kampf der Konzilien gegen die Päpste, der Päpste gegen die Kaiser, der Kaiser gegen die Fürsten, der Fürsten gegen die Stadtherren, der Stadtherren gegen die Zünfte, der Zünfte gegen die Pfaffen und alle untereinander. Erkrankung des metaphysischen Organs. Gegenüber einem solchen katastrophalen Zusammenbruch aller Werte, einer solchen radikalen Lösung aller Bindungen, gibt es nur zwei Positionen. Vollkommene Kritiklosigkeit, blinde Prostration vor dem Schicksal, Fatalismus oder Hyperkritik, gänzliche Leugnung jeglicher Nezessität, Subjektivismus. Den ersten Standpunkt nehmen die Skotisten ein. Sie wenden sich gegen die Thomisten, die behauptet hatten, alles Vernünftige sei Gott gewollt und erklären, alles Gottgewollte sei vernünftig. Man dürfe nicht sagen, Gott tut etwas, weil es gut ist, sondern etwas ist gut, weil Gott es tut. Die subjektivistische Anschauung vertraten die Brüder vom freien Geiste, die fahrenden Begarden, zügellose Banden, die in der Rheingegend und anderwärts ihr Wesen trieben und vom Bettel, aber auch von Erpressung und Raub lebten, den sie für erlaubt erklärten, da Privatbesitz Sünde sei. Ihre Lehre verbreiteten sie in Predigten und Flugschriften und in Diskussionen, bei denen sie viel Scharfsinn und Schlagfertigkeit entwickelt haben sollen. Ihre behenden Worte waren berühmt und gefürchtet. Ihre Hauptsätze lauteten, ein überwindlicher Gott existiert nicht, der Mensch ist Gott. Da der Mensch Gott gleich ist, so bedarf es keines Mittlers. Das Blut eines guten Menschen ist ebenso verehrungswürdig wie das Blut Christi. Sittlich ist, was die Brüder und Schwestern sittlich nennen. Die Freiheit kennt keine Regel, also auch keine Sünde. Vor dem Geist gibt es weder Diebstahl noch Hurerei. Das Reich Gottes und die rechte Seligkeit sind auf Erden, darin besteht die wahre Religion. Kurz, das nur auf sich selbst gestellte, durch keinerlei Gewissensskrupel belastete Ich ist der wahre Christus. Beide Standpunkte sind nihilistisch. Der Skotismus betont die Allmacht und alleinige Realität Gottes so stark, dass er das Ich auslöscht. Das Stirnertum der Begarden betont die Allmacht und alleinige Realität des Ichs so stark, dass es Gott auslöscht. Man könnte auf den ersten Blick glauben, dass der Skotismus der Gipfelpunkt der Religiosität sei, aber bei näherer Betrachtung erkennt man, er wurzelt nicht im höchsten Vertrauen in die göttliche Vernunft, sondern in der tiefsten Verzweiflung an der menschlichen Vernunft. Es ist dieselbe Exaltation des Gefühls, dieselbe Erkrankung des metaphysischen Organs, die aus beiden Lehren spricht. Übermäßige Hitze und übermäßige Kälte pflegen die gleichen physiologischen Wirkungen zu erzeugen. Und so sehen sich die Sätze, die aus diesen beiden polaren Weltanschauungen hervorgehen, oft zum Verwechseln ähnlich, und viele Aussprüche der ausgehenden Scholastik unterscheiden sich, wie wir bei Ockham gesehen haben, von äußersten Gotteslästerungen nur noch durch ihre Tendenz. Praktischer Nihilismus. Und zu Beginn des 15. Jahrhunderts beginnt der Nihilismus des Zeitalters auch praktisch zu werden. In der Hussitenbewegung, in der zum ersten Mal der idealistische Zerstörungstrieb des Slawentums auf dem Schauplatz der europäischen Geschichte erscheint. Durch die kurzsichtige, grausame und hinterhältige Politik der Gegner zu übermenschlichen Energieleistungen aufgestachelt, haben die tschechischen Heere Taten vollbracht, die der Schrecken und das Staunen der Zeit waren. Sie haben eine ganz moderne Taktik erfunden, die sich als unwiderstehlich erwies und, emporgetragen von dem dreifachen Auftrieb der religiösen, der nationalen und der sozialen Begeisterung, alles niedergerannt, was sich ihnen in den Weg stellte. Die wilde Flut des Hussitentums trat sehr bald über die Grenzen des eigenen Landes und überschwemmte halb Deutschland, überall mit einem sinnlosen Vandalismus wütend, der ohne Gewinnsucht und ohne Rachsucht nur vernichtet, um zu vernichten. Es ist der blinde, ratlose Hass des Slawentums gegen die Realität, der es allein verständlich macht, dass die Russen jahrhundertelang den Zarismus ertragen haben und jetzt vielleicht wieder jahrhundertelang die Sowjetherrschaft ertragen werden. Das sind ja, da ist es schon ein bisschen persönlich geprägt, ein bisschen so. Und das, das steht jetzt vielleicht nicht bei Friedel, trägt auch dazu bei, dass Zar Putin immer noch geduldet wird. Die Situation, in der sich die Seele damals befand, lässt sich in den Worten zusammenfassen, mit denen Petrarca die Zustände am päpstlichen Hof zu Avignon schildert. Alles Gute ist dort zugrunde gegangen. Zuerst die Freiheit, dann die Ruhe, die Freude, die Hoffnung, der Glaube, die Liebe. Ungeheure Verluste der Seele. Aber im Reiche der Habsucht wird das nicht als Schaden gerechnet, wenn nur die Einkünfte ungeschmälert bleiben. Das zukünftige Leben gilt da als eine leere Fabel, was von der Hölle erzählt wird. Alles Fabeln, die Auferstehung des Fleisches, der jüngste Tag, Christi Gericht, lauter Torheiten. Wahrheit hält man dort für Wahnsinn, Enthaltsamkeit für Unsinn, Scham für Schande, ausschweifende Sünde für Großherzigkeit. Je befleckter ein Leben ist, desto höher wird es gewertet und der Ruhm wächst mit dem Verbrechen. Gesteigertes Wirtschaftsleben. Es ist aber jetzt an der Zeit, auch die positiven Züge des Zeitalters ins Auge zu fassen. Sie äußerten sich, wie bereits angedeutet wurde, in der Richtung des Materialismus. Es ist eine Zeit außerordentlichen wirtschaftlichen Aufschwungs, und zwar sowohl eines inneren wie eines äußeren. Einer zunehmenden Rationalisierung und Verfeinerung der Produktion und einer wachsenden Ausdehnung und Ergiebigkeit des Güterverkehrs. Es fragt sich nun, war der immer mehr um sich greifende Materialismus eine Folge des gesteigerten Wirtschaftslebens? Oder verhielt es sich umgekehrt? Nach allen bisherigen Erörterungen wird der Leser nicht im Zweifel sein, dass wir uns nur für die zweite Antwort entscheiden können. Zuerst ist eine bestimmte Seelenverfassung, eine bestimmte Gesinnung da und aus dieser geht dann ein bestimmter Entwicklungsgrad der ökonomischen Zustände hervor. Ist der Mensch mit seinem Interesse vorwiegend auf die unsichtbare Innenwelt seines Geistes und Gemütes oder auf die geheimnisvolle Oberwelt Gottes und des Jenseits gerichtet, so wird er starke und fruchtbare Schöpfungen auf dem Gebiete des Glaubens, des Denkens, des Gestaltens hervorbringen. Sein Wirtschaftsleben aber wird einförmig und primitiv bleiben. Lenkt er sein Augenmerk am intensivsten auf die greifbare, sichtbare, schmeckbare Umwelt, so kann es unter gar keinen Umständen ausbleiben, dass er eine hohe wirtschaftliche Blüte erlangt neue Werkzeuge und Techniken erfindet, neue Bereicherungsquellen entdeckt, neue Formen des Komforts und des Genusses ins Leben ruft und sich zum Herrn der Materie macht. In den Wirtschaftsgeschichten wird viel von den fördernden Umständen, den günstigen Bedingungen geredet. Aber die Bedingungen und Umstände sind immer da. Sie werden nur in den verschiedenen Zeitaltern verschieden ausgenutzt. Und selbst wenn sie nicht da wären, so würde der wirtschaftliche Wille, wenn er nur mächtig genug ist, sie aus dem Nichts hervorzaubern und sich gewaltsam jede Bedingung zur günstigen und jeden Umstand zum fördernden umprägen. Infolge des rapiden Verfalls von Byzanz hatte der Levante-Handel, der wichtigste für Europa, allmählich die alte Donaustraße aufgegeben und den Seeweg eingeschlagen. Im 14. Jahrhundert finden wir in Italien eine Reihe wahrhaft königlicher Stadtrepubliken, an der Spitze die venezianische, die unumschränkte Herrin des ganzen östlichen Mittelmeerbeckens, dass sie sich, in der Art, wie das heute England tut, durch eine Reihe wertvoller Stützpunkte Dalmatien, Korfu, Kreta, Zypern dauernd gesichert hatte. Die Gebiete der Nord- und Ostsee beherrschte mit fast ebenso absoluter Machtvollkommenheit die Hanse, jene eigenartige Organisation von Kaufleuten, die lediglich auf der Basis privater Verträge von keinem Landsherrn verteidigt und selber nur selten zum Schwert greifend, anderthalb Jahrhunderte lang über ungeheure Land- und Wasserstrecken eine souveräne Handelsdiktatur ausgeübt hat. Und zwischen diesen beiden Riesenmächten des Nordens und Südens entfaltete sich eine Fülle kleinerer, aber höchst ansehnlicher Wirtschaftszentren. Von Oberitalien eine emsig belebte Handelslinie rheinabwärts nach Flandern, Frankreich und England, das damals noch völlig zurückstand. Die hansischen Kaufleute pflegten zu sagen, wir kaufen vom Engländer den Fuchspelz um einen Groschen und verkaufen ihm dann den Fuchsschwanz um einen Gulden. Im Westen ein Kranz blühender Seestädte, in Mitteldeutschland ein Kreis vielgepriesener Handwerkerstädte, Tuchstädte, Bierstädte, Seidenstädte, Heringsstädte, ein bienenfleißiges Hämmern, Weben, Feilschen, Verladen von Gotland bis Neapel. Heraufkunft der Zünfte. Die mittelalterliche Gesellschaft hatte ihre Physiognomie durch den Ritter und den Kleriker erhalten. Jetzt wird der Bürger und der Handwerker tonangebend und sogar der Bauer beginnt sich zu fühlen, die drei realistischen Berufe. Diese Umwälzung der sozialen Wertungen vollzieht sich in erster Linie durch das allmähliche Heraufsteigen der Zünfte. Wir haben bereits erwähnt, dass die Herrschaft der sogenannten Geschlechter, die eine Art Bürgeradel darstellten, im Laufe des 14. Jahrhunderts fast überall gestürzt wurde. Sie waren die Alten, die Satten, die trägen Erben, die stumpfen Männer des Gestern. Die Zunftleute aber waren die Modernen jener Zeit, die den Sinn der Lebensmächte, die sich zur Herrschaft anschickten, in sich aufzunehmen wussten. Sie waren in ihrer Politik national und antiklerikal. Aus ihren Reihen gingen die Künstler hervor. Sie brachten allem neuen Verständnis entgegen, den Prinzipien der Geldwirtschaft so gut wie den Lehren der Mystik. Aus ihnen rekrutierte sich das Fußvolk, die Truppengattung der Zukunft. Sie kämpften für Arbeit und Aufklärung, für das Laienchristentum und die Volksrechte. Sie trieben eine etwas enge und nüchterne, aber gesunde und fromme Mittelstandspolitik. Sie waren im wahren Sinne des Wortes christlich-sozial. Fachdilettantismus. Ihre Organisation war noch ganz patriarchalisch. Sie war keine bloße wirtschaftliche Interessensgemeinschaft, sondern eine ethische Vereinigung. Der Geselle trat nicht bloß ins Geschäft, sondern auch in die Familie des Meisters ein, der für die moralische Führung seiner Schüler ebenso verantwortlich war wie für ihre technische Ausbildung. Und ebenso stand auch das einzelne Mitglied zur Zunft nicht so sehr in einer juristischen Unterordnung als in einem Pietätsverhältnis. Es war weniger eine ökonomische Frage als eine Ehrensache, möglichst gute Arbeit zu liefern. Und es war andererseits die vornehmste Pflicht der Zunft, ihren Mitgliedern entsprechende Absatzmöglichkeiten und, wenn sie krank oder arbeitsunfähig wurden, Pflege und Nahrung zu bieten. Gesellige Zusammenkünfte in besonderen Versammlungsräumen, korporative Feste und Umzüge, gemeinsame Grußformen und Zechsitten erhöhten den Zusammenschluss. Es konnte allerdings nicht ausbleiben, dass dieser schöne Genossenschaftsgeist mit der Zeit in kleinliche Bevormundung, steife Routine und gedankenlose Schablone degenerierte. In all das, was man auch heute im abfälligen Sinne als zünftlerisch bezeichnet. Alles war peinlich geregelt, die Anrede und das Zutrinken so gut wie die Zahl der Lehrlinge und die Größe des Ladens. Es soll kein Geselle zum Bier gehen, bevor die Glocke 3 geschlagen hat. Es sollen an einem Abend nicht mehr als 6 Gulden verspielt werden. Es darf nur Selbstverfertigtes verkauft werden, damit kein Großbetrieb entstehen kann. Die Werkstatt muss auf die Gasse gehen, damit die Arbeit stets kontrolliert werden kann. Es darf keine neue Arbeit übernommen werden, ehe die früher Bestellten fertig sind. An subtilen Sachen darf nur bei Tageslicht gearbeitet werden. Alles gut gemeint und vernünftig, aber auf die Dauer doch unerträgliche Beschränkungen. Es fehlte eben an der Möglichkeit, große Zusammenhänge zu überblicken, Widersprüche organisch zu vereinigen. Der Mangel jeder Betrachtungsweise, die auf die nächste Realität eingeengt ist. Das ganze Leben schreitet in einem schweren Panzer von Formen und Formellen einher, in die es von einem geistfremden Fachdilettantismus gezwängt worden ist. Überall ein zähes Kleben an der kompakten Materie des Daseins, ohne schöpferische Freiheit, ohne Fruchtbarkeit, ohne Genialität. Aber auf seinem Gebiet hat dieser Materialismus große Siege errungen. Es war eine Blütezeit der treuen, sorgfältigen, kunstreichen Materialbearbeitung, der Veredelung und Verschönerung aller Stoffe, der Achtung und Andacht vor dem Arbeitsgegenstand, von der wir uns zur heutigen Zeit kaum mehr einen Begriff machen können, wo kein Prunkhaus mehr mit so viel Erfindungsgeist, Liebe und Eigenart gebaut wird wie damals ein Türschloss oder ein Kleiderschrank. Es war das Heroenzeitalter des Philistertums. Erwachender Rationalismus. Mit steigendem Wirklichkeitssinn pflegt sich immer auch eine gewisse Rationalisierung und zweckvollere Behandlung des Daseins zu verbinden. Und in der Tat bemerken wir schon in dieser Zeit die ersten, wenn auch noch recht schüchternen, Ansätze zu einer wissenschaftlichen Bewältigung der Lebensprobleme. Auf dem Gebiet der Naturforschung freilich herrscht noch große Konfusion. Man macht wohl allerlei wertvolle Entdeckungen, aber planlos, ohne Methode. Und selbst ein so gründlicher und vielseitiger Kopf wie Regio Montanus wirkt mehr wie ein gelehrter Sammler von Kuriositäten, der seine kostbaren Funde in purer Amateurfreude unsystematisch nebeneinander speichert. Konrad von Megenbergs Buch der Natur wiederum, eine Art Lehrbuch der Zoologie, hat eine sehr gute systematische Anordnung, bringt aber zum Teil Abbildungen und Beschreibungen von Fabelwesen, Drachen, geflügelten Pferden, Seejungfern, Sphinxen, Zentauren, feuerspeienden Hunden und dergleichen. Das einzige Gebiet, auf dem eine fruchtbare und lückenlose empirische Tradition herrschte, war eben das Handwerk. Hier erfand man auf dem Wege experimentierender Vervollkommnung eine Reihe exquisiter Spielereien, originelle Uhren und Schlösser, kunstvolle Wasserwerke, subtile Instrumente für Goldschmiedearbeit, prachtvolle Orgeln. Aber dies alles nicht in wissenschaftlicher Absicht, sondern zur Erhöhung des Lebensschmuckes und der Bequemlichkeit. Auch hat die Geldwirtschaft erst sehr langsam den Sinn für numerische Exaktheit gestärkt. Man half sich noch meistens mit ganz primitiven und summarischen Verfahrensweisen. Rechenfehler sind etwas Gewöhnliches und von niemandem Gerügtes. Der Begriff der Rechnungsprobe fehlt noch vollständig. Die Verwendung der Null zur Bezeichnung des Stellenwertes ist unbekannt. Man operierte mit dem Rechenbrett, einem ebenso umständlichen wie unzuverlässigen Apparat. Dividieren war eine Kunst, die fast niemand beherrschte. Man tatonierte, das heißt, man versuchte es so lange mit verschiedenen Resultaten, bis ein einigermaßen plausibles herauskam. Das Zahlengedächtnis, das uns heute als etwas Selbstverständliches erscheint, war noch ganz unterentwickelt. Auf dem Gebiet der Historik wurden erhebliche Fortschritte gemacht. Das Bedürfnis nach Aufzeichnung der gegenwärtigen und Rekapitulation der vergangenen Ereignisse wird allgemein. Archive werden angelegt. Fast jede Stadt hat ihre Chronik. Eine Gestalt wie Froissart, der französische Herodot, steht allerdings auf einsamer Höhe. Aber dass sie überhaupt auftauchen konnte, ist für das ganze Zeitalter bemerkenswert. Sein Werk zeigt zum ersten Mal das spezifisch gallische Erzählertalent in seiner großartigen Fülle. Ein reich kolorierter Bilderbogen voll Zeitaroma und fließender Bewegung. Und auch darin erinnert er an Herodot, dass er ein wirklicher Chroniqueur ist, ein Liebhaber der Histoire intime, der Anekdote und des interessanten Klatschs, der die Weltgeschichte als seine Privatangelegenheit auffasst und seinen eigenen Augen und Ohren mehr vertraut als den Quellen. Sein Gegenstück ist in gewisser Hinsicht Marsilius von Padua, das Urbild des misstrauischen, scharfsinnigen und rechthaberischen Polyhistors. Arzt, Weltgeistlicher und Jurist, Schöpfer der modernen Staatstheorie und Verfasser des antipapistischen Defensor Pacis, des Musters einer politischen Denkschrift. Gregor, du hast diesen Text erst jetzt kennengelernt, hast du mir vorher gesagt. Der Friedel war mir ein Begriff als jemand, von dem ich glaube ich zwei Bücher habe mit Theaterkritiken. Und die immer sehr lustig sind und ich mir über die Kritiken des Friedel ein Bild machen konnte über eine Zeit, die allerdings nicht das Mittelalter ist, sondern die vielleicht das theatralische Mittelalter darstellt in diesem Land, aber wobei es eine Frechheit. Nein, aber ich kannte ihn nicht als, wie soll man sagen, als novellistischen Historiker. Und deswegen, und mich, ich bin jetzt total geil auf dieses Buch. Wie viele Seiten hast du gesagt? 1500 in etwa, 1500 abzüglich Register und ähnliches. Ein durchschnittlicher Konsalik hat ja weniger als 1500 Seiten. Das heißt, man muss umdenken, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen. Die ursprüngliche Originalausgabe war dreibändig, das ist dann weniger erschreckend. Okay, ja. Die heutigen Ausgaben sind an sich ordentlich Ziegel, aber der Text liest sich ja recht geschmackig, wie es der Thomas Hassan in einer der vorigen Sendungen ausgedrückt hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. Man liest so, man hat das Gefühl, es sitzt so ein Muppet-Balkon ähnlicher Beobachter, lässt die Beine schaukeln und schaut ihnen zu beim sich entwickeln. Und das ist lässig. Also ich habe das Gefühl, jetzt auch beim selber Lesen hast du das Gefühl, weil eine Haltung dabei ist, weil es ist nicht nur Geschichte, ne, sondern es ist so, als würde einer erzählen und immer ein Naja davor setzen. Weißt du, was ich meine? Es ist so persönlich gefärbt. Und diese Haltung erleichtert es einem, hineinzukommen und nicht nur historische Persönlichkeiten da oder Fakten zu bekommen. Man erfährt sehr viel über ihn, man erfährt sehr viel über seine Zeit. Zum Beispiel, dass es eben den Begriff der Political Correctness damals noch nicht gegeben hat. Also heute würde, glaube ich, niemand mehr, nur jemand, der damit provozieren möchte, würde solche Sätze über das Slaventum hineinschreiben, wie du sie vorhin zu lesen hattest. Ja, wobei, ich sag dir was, ich finde, dass ein großes Maß an Political Uncorrectness, ja, dass das hilft, Dinge zu verstehen. Ich finde, dass wir sind nun mal so, dass wir sagen, die sind so und die sind so. Und wir wissen auch alle, dass es nicht stimmt, dass man Abstriche machen muss. Ja? Aber ich kann ja nicht so viele Menschen wie die Slawen als Individuen ständig behandeln. Ich kann ja nicht die Österreicher als Individuen behandeln. Wenn ich immer sage, die Österreicher sind alle debil und reich. Ja? Ich bin ja wirklich der Meinung, Österreich ist zu reich und zu ungebildet. Das stimmt eh nicht für alle. Aber für die Österreicher stimmt schon. Also ich finde das interessant, das mag ja ich an Geschichte, wahrscheinlich für die meisten Menschen, dass man den Leuten beim Scheitern zuschauen kann und versteht, dass es passiert, ne? Wenn man herumprobiert. Also wenn du jetzt nimmst, wie der Friedel da beschreibt, dass Menschen, die sich mehr dem Diesseits widmen, ja, logischerweise auch der Wirtschaft dienlich sind und damit dem Allgemeinwohl, als Menschen, die sich dem Jenseits widmen, nicht? Also würden die Kirchenfürsten noch so weitermachen dürfen, wie sie es gern gehabt hätten im Mittelalter, ja? Ja, dann täten wir immer noch bei Kerzenlicht irgendwelche Bücher ausmalen, also die zumindest, und wir müssten ihnen das Heu und das Korn liefern. Also das ist auch nicht so gut. Also besser ist schon, dass wir uns halt überall eine Leberkassemmel kaufen können und die müssen weitere Hostien essen. Also ich würde auch gern 200 Jahre leben, weil dann würde ich miterleben, dass die Kirche einfach so in die Bedeutungslosigkeit versinkt. Und dass man sagt, diese schönen Häuser sind erhaltungswürdig, keine Frage, ja. Aber vielleicht sind Gottes Häuser auch nur das, was die Autobahnen relikt. Na, wollen wir uns nicht so weit versteigen. Aber nein, ich meine nur, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Vielleicht, weiß ich nicht, wird es ewig so sein, dass es Staatenlenker gibt, ja, die irren. Vielleicht irrt auch Obama irgendwann. Wahrscheinlich muss man auch irren. Vielleicht Waisenrat, vielleicht sollten jedes Land von einem Waisenrat, und also Waisinnenrat und Waisenrat geführt werden. Auch das ist schon probiert worden. Ja, ja, stimmt. Das Problem ist, dass alles oder vieles, es hängt immer von den handelnden Personen ab. Es kommt dann sehr oft eine Zeit, also bei jeder guten Idee und bei jeder guten Systematik kommt der Punkt, wo sich's umkehrt. Der Friedell hat das im Text beschrieben in Bezug auf die Zünfte, wo es ursprünglich vernünftigen Ideen dann im Lauf der Zeit Behinderungen gewachsen sind. Wir alle kennen das am Beispiel der Gewerkschaft. Ja. Auch der Kirchen. Ja. Dieses immer mehr an Regeln. Dieses immer mehr an. Das Problem ist, glaube ich, alles, was geht, wird gemacht. Und sei es jetzt zum Beispiel Regeln aufstellen und Beengungen einführen. Wenn es möglich ist, geht's. Das heißt, wenn du noch mehr Verkehrsschilder aufstellen kannst und wenn du noch mehr Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze natürlich immer nur und wenn du noch mehr Repressalien irgendwie anbringen kannst, wird's gemacht. Nie in unserer menschlichen Geschichte ist es so, dass man sagt, du, das ist gut, das lassen wir. Nein, es wird besser, was weiß ich, funktionstauglicher, effizienter, also besser unter Anführungszeichen, ne? Weil vielleicht wird es gar nicht besser. Das Einzige, was wirklich bleibenden Wert hat, ist Frittatensuppe. Die Frittatensuppe wird nicht verändert, weil die ist bereits am Punkt angelangt, wo man sagt, besser geht's gar nicht mehr. Du kannst individuell unterscheiden, aber Frittatensuppe bleibt Frittatensuppe. Na, wer weiß. Es bleibt uns zu wünschen, dass du 200 Jahre lebst und vielleicht dann auch noch die Hyper-Frittatensuppe kennenlernen wirst. Ja. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Susanne Höhne und Gregor Seeberg. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 12. Februar 2009, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedell nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.